Telekom Doppelfernsprecher Alexanderplatz Höhe Alexanderhaus an Radio Apuré. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Baucontainer, der hier hinter einem Gitterzaun steht und mit Bauresten bzw. Bauabfüllen gefüllt ist. Und an diesem Bauzaun, mit dem das Ganze eingezäunt ist, befindet sich ein Hinweisschild mit der Aufschrift Heilungs- und Segnungstage mit den Pastoren Alex und Charmaine Meek, New Winneskins Ministries, Victoria, Australia. Das Ganze findet statt in der Herzbergstraße 84 in 10365 Berlin-Lichtenberg, und zwar jeweils vom 16.11. bis 19.11.2007, jeweils um 19 Uhr. Die Kosten betragen 5 Euro pro Person und Tag. Gastgeber ist die Lebenshilfe Ja zu Jesus, und im Web findet man das Ganze unter lebenshilfe-jasujesus.com. Ansonsten hier am Alexanderplatz neben dem Baucontainer keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.